Dankeschön. So, wenn es geht, ein bisschen weniger Halberklasse. Vielen lieben Dank. Wir sind der Duck Show aus dem Schwabenländli. Bitte den Hall rausnehmen, das ist echt ganz schön viel. Wir sind aus dem Schwabenländli jetzt zum zweiten Mal nach Eichstätt gereist, um euch musikalisch zu beglücken. Und unter Parkruf. Bitte den Hall aus der Monitorbox auch komplett mit rausnehmen. So, liebe Leute, ihr dürft mal alle ganz weit vorkommen. Wir machen nämlich Funk. Und auf Funk lässt sich's gut tanzen. Kommt vor, weg von der Bar, jetzt wird getanzt. Talking. Cheating, surfing, curving, talking, singing, hanging, banging, driving, running, curving, serving, raving, shaving, drinking, fucking, slashing, kicking, ricking, dying. Rick's Carnival. Welcome to Rick's Carnival. Rick's Carnival. Monitor, bitte ein bisschen lauter Gesang. Talking, singing, hanging, banging, driving, running, curving, serving, raving, shaving, drinking, fucking, flashing, kicking, licking, dying, chewing, cheating, feeling, eating, drinking, sinking, fucking, burning. We gonna wanna have some fun. Burn, burn, burn, burn. Rick's Carnival. Talking, cheating, gambling, wanking. Schon besser aus, gut voller, Leute, kommt vor! We'll be right back. Dank, vielen lieben Dank. Rick's Karneval. Heute noch gar nicht so viel gemacht, aber bin irgendwie schon fertig. So. Ich darf euch heute was sagen. Heute ist eine Premiere. Wir werden nämlich Ende bzw. Anfang nächsten Jahres unser neues Album auf den Markt bringen. Und ihr hört heute jetzt die erste Single-Auskopplung, wenn man das so sagen kann. Also, wir haben leider keine Maxi-CDs davon. Aber es ist auf jeden Fall eine Premiere. Und wir machen dann mal weiter mit dem nächsten Song, Venice Beach. It's Venice Beach surfing day. When you're here, you'll never stray. On the beach where time stands still, it is awesome to chill. At the Venice Beach surfing spot, this is where it's gonna be hot. On the beach where waves break high, your body's going to fly. Party with the empty crew, that's the best thing you can do. Party with the empty crew, until it comes to you. Party with the empty crew, dancing with the disco stew. Sipping till the last one gone, until the morning comes. There's a little place right there, other places I don't care. Spot that surfer's quest, real nice place to rest. Underneath the big palm trees, people never leave. Checking all the shorties fly, come with me and we get high. It's a Venice Beach surfing day. When you're here, you'll never stray. On a beach where time stands still, it is awesome to chill. At the Venice Beach surfing spot, this is where it's gonna be hot. On a beach where waves break high, your body's going to fly. Skies, I did put on disguise. Rain the lizard king began to sing. Let's swim to the top, let's climb to the tide. History will remember the warm California night. If you're ever down in LA, gotta have a Venice Beach day. Even gay guys can have fun, get buried in the sun. Driving through the streets, listen to the Mighty Duck beat. Come and join the crew to become duck number two. It's a Venice Beach surfing day. When you're here, you'll never stray. On the beach where time stands still, it is awesome to chill. At the Venice Beach surfing spot, this is where it's gonna be hot. On the beach where waves break high, your body's going to fly. Wow! It's It's a bench-free surfing day. When you're here, you'll never stray. On the beach where time stands still, it is awesome to chill at the Venice Beach surfing spot. This is where it's gonna be hot. On the beach where waves break high, your body's going to fly. Prost! Auf Eichstätt! Zum Wohlsein! Dankeschön. So, die Premiere für euch. Also, ich muss mich voll entschuldigen. Schon nach 12, ich habe gerade geguckt. Und ich hätte eigentlich alles Gute, Helena, wo auch immer du bist. Helen. Ja, wir. Elena, ja, ha. So. Und der Kada auch noch alles Gute zum Geburtstag. Und ich soll dir sagen, du sollst nicht so viel saufen. So, ich habe noch eine ganz wichtige Durchsage zu machen, bevor wir weitermachen. Ab jetzt ist Ausschankschluss. Traurig aber wahr, hat man mir gerade so gesagt. Wir machen jetzt trotzdem weiter mit dem nächsten Song, Gods of the Sleeping Sun. Und uns wird es freuen, wenn er nicht alle wegrennt, sondern noch ein bisschen da bleibt. Das wäre richtig klasse. Also, wir machen weiter. Down in the Nevada desert, somewhere between Vegas and the city of angels, a rain of evidence came down to wash the sins away. Scap gonna rap, gonna rake a ding, pulling on a race, so scap that song, I make you skate a photo, women are for what it ain't, so scap, scap. Mankind can never erase what they've done with the gods of the sleeping sun. So he settled down with his old guitar and he looked for the sign. He didn't know. Scap gonna rap, gonna race, so bowing on a rainbow. cornerstones thrown away. Gonna take this moment, choose the life. Scap, gonna rap, gonna race, so bowing on a rainbow. Scap that song I made, a skate, a boat, a women, a foe, what it ain't so. Scap, scap, woo. Leise, dankeschön, dankeschön. So, also, da wir ja Enten sind, so Mother Duck, The Duck Show, was der Name ja hergibt, haben wir so unsere eigene Sprache und ich und der Björn werden jetzt ein kleines Rap-Battle machen auf Duckisch. Of the Sleeping Dawn. Dankeschön. Wir kommen zu einem Instrumental und zwar Memory Effect. Thank you. Impact. Dankeschön. Hier ist ganz schön heiß hier oben. Wir kommen zum nächsten Song. Und zwar ist der Bizarro Beast. Achso, ja, mein Standardspruch, das liegt daran, dass der Song ziemlich bizarr ist. So, ja, die Gitarreros müssen noch ihre Gitarren durchstimmen. So, also ich wär soweit. Ich fordere nochmal alle hier drin auf, auch euch da hinten. Kommt vor, der Tanz ist so, der Song ist so tanzbar. The beast that comes, the beast that comes, the beast that comes, it's so bizarre. Leute, kommt vor und tanzt! The beast that comes, it's so bizarre. Yes, that's your time and it leaves the sky. You cannot run, you cannot hide. Cause out there ain't no light. No, ain't no light. Yeah. Bizarro beast, bizarro beast, bizarro beast, it comes to kill. Bizarro beast, bizarro beast, bizarro beast, it comes to kill. As it comes, you feel alive, but you cannot open your eyes. The beast that comes, that's not the end. Now you're dead. Life sucks, my friend. Life sucks, my friend. Yeah. Bizarro beast, bizarro beast, bizarro beast, it comes to kill. Bizarro beast, bizarro beast, bizarro beast, it comes to kill. So, wir sind ja eigentlich gar nicht so eine Bühnenband, weil wir das eigentlich gar nicht so mögen, aufs Publikum herunterzuschauen, weil das sind ja auch einfach ganz normale Leute. Da uns diese Situation ankotzt, hier auf der Bühne zu stehen, kommen wir jetzt einfach zu euch runter und machen unten mit euch Party. We'll be right back. feast is gone, you feel alive, but you cannot open your eyes. The feast is gone, that's not the end. Now you're dead, life sucks, my friend. Life sucks, my friend. Yeah, yeah. Bizarro beast, bizarro beast, bizarro beast. It comes to kill. Bizarro beast, bizarro beast, bizarro beast. It comes to kill. Dankeschön. Also, ich muss kurz Luft holen. So, wir haben euch natürlich alle auch noch ein kleines Präsent mitgebracht. Zwar unser erstes Album, das es gratis gibt. Wir laufen nachher durch und verteilen es euch. Abgesehen davon wäre es klasse, wenn ihr unsere MySpace-Seite besucht. Und dann legen wir jetzt mal los mit dem nächsten Song. Transylvanian. Horror Tweet. So, schon unser vorletzter Song am heutigen Abend und auf den kann man wirklich nochmal saugut tanzen. Es wäre echt nochmal klasse, vielleicht auch ihr hier an der Seite, kommt doch bitte vor, es würde uns mega freuen. Auch ihr nochmal da hinten, kommt doch einfach vor, wäre klasse. Stop the dark side. Buchstaben vorsagen und ihr schreit ihn dann ganz laut nach. Wir probieren es jetzt mal. 1, 2, 3. Give me an F. Give me a U. Give me an N. Give me a K. Und bei uns auf Schwäbisch sagt man dazu ganz einfach. Give me fuck, fuck, fuck. Dankeschön. So, sorry. Wir kommen jetzt zu unserer letzten Nummer am heutigen Abend. Leaving LA, Los Angeles. Und war auf jeden Fall mal wieder richtig fett, hier in Eichstätt zu sein. Richtig cool. Fett, dass ihr mitgemacht habt. Freut uns richtig. Die Reise hier hat sich zum zweiten Mal gelohnt. Dank euch. Leaving LA. Ja, zum Wohlsein nochmal. down to Venice is where the dream came true. Dankeschön. Wir waren der Dagshow live für euch in Eichstätt. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Mega Spaß gemacht hier zu spielen. Vielen lieben Dank. Okay, überredet. Überredet. Das ist ja uns fast schon unangenehm. Boah, nicht so viel Nebel, sonst finde ich mein Bier nicht mehr. Also, ich werde den nächsten Song einfach mal nicht ansagen, weil ich meinen Arsch drauf verwette, dass ihr den alle kennt. Und wir schwaben, wir wettet ganz selten auf unseren Arsch. Bin und den Refrain nicht mehr singen kann, wäre es klasse, wenn ihr das für mich tut. Ich meine, das kriegt man doch wohl alle hin. I got sunshine. Und gleich nochmal. I am happy. I got sunshine. In a bag I'm useless. Not for long, the future is coming on. I am happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I am useless. Not for long, the future is coming on. Wow! Dankeschön! nur noch mal leiser. Okay, wir haben noch, bevor wir von der Bühne gehen, einen kleinen Anschlag auf euch vor. Kollektivtanz nennt man das. Also, ich mach's euch jetzt mal vor. Ich werd den Refrain singen und ich zeig euch, wie es geht. Tempo noch mal ein bisschen langsamer. I am happy. Feeling glad I got sunshine in a bag. I am useless. So dancehall style. Not for long. The future is coming on. I am happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I am useless. It's not for long. The future is coming on. Jetzt machen wir das alle zusammen und wir fangen rechts an. Und langsam, und ihr singt natürlich mit. I am happy, I'm feeling glad. Natürlich werden wir auch schneller happy. I am useless. I am happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I am useless, not for long, the future is coming. I am happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I am useless, not for long, the future is coming on. Wow! Der Tag schon für euch. Danke. Wir werden jetzt noch mit den CDs durchlaufen und die verteilen. Danke.